ARD. Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 13. Sommer 1792. Lafayette ist in Paris. Ich weiß alles, Fabre. Und wann hackst du ihn jetzt in Stücke? Nicht so blutrünstig, Fabre. Aber du hast doch gesagt... Ein bisschen Wortgeklänge schadet nie. Ach. Es kann andere inspirieren. Ich dachte, ich besuche für ein, zwei Tage meine Schwiegereltern in Fontenay. Ach so. Der General hat Pläne. Er will gegen die Jakobiner marschieren, den Club dicht machen. Georges. Vergeltung für den 20. Juni. Er hofft, die Nationalgarde auf seine Seite zu ziehen. Nicht, dass jemand beweisen könnte, dass ich irgendwas mit dem 20. Juni zu tun hatte. Aber ich gehe Unannehmlichkeiten lieber von vornherein aus dem Weg. Dann verläuft alles im Sande. Aber es wird doch ernst, so wie es klingt. Es wird insofern nicht ernst, als wir seine Pläne kennen. Und woher kennen wir sie? Durch Petion. Und woher kennt der sie? Durch Marie Antoinette. Mein Gott. Ja, schön dumm von denen, nicht wahr? Wo Lafayette der Einzige ist, der noch für sie einsteht. Dann fragt sich, wie gescheit es ist, sich überhaupt mit denen einzulassen. Wie? Sich mit denen einzulassen. Sich auf einen Handel mit ihnen einzulassen, mein Junge. Mitnehmen, was geht. Das gibt es nicht. Du kannst doch mit Louis und seiner Hure nicht handeln. Fabre? Kann ich das? Ja. Und macht dir das zu schaffen, Fabre? Nicht in dem Sinn, dass ich Skrupel deswegen hätte. Camille, wenn du dieses Gespräch gegenüber Robespierre erwähnst, sind wir geschiedene Leute. Was erwähnen? Lafayettes Plan? Eine große Parade der Nationalgarde, bei der ich die Truppen inspizieren und der König persönlich den Salut entgegennehmen wird. Der König wird sich zurückziehen. Ich werde den Bataillonen eine flammende Rede halten. Denn bin ich nicht ihr erster, ihr glorreichster Befehlshaber? Von der Natur selbst mit der Autorität ausgestattet, das Kommando erneut zu übernehmen? Und dann wird General Lafayette im Namen der Verfassung, im Namen der Monarchie, im Namen der öffentlichen Ordnung gründlich in der Hauptstadt aufräumen. Leider steht der König nicht aus vollem Herzen hinter ihm. Louis hat Angst vor einem Scheitern, Angst vor den Konsequenzen. Und die Königin meint... Lieber, will mir umbringen lassen, als von Lafayette gerettet werden. Bei den Jakobinern wird der Krüppel Couton in seinem selbstgebauten Rollstuhl auf die Tribüne gerollt und schimpft dem General einen üblen Schurken. Maximilien Robespierre bezeichnet ihn als Feind des Vaterlands. Die Herren Brissot und Desmoulins überbieten sich gegenseitig mit Verunglimpfungen. Paris, Wohnung Camille Desmoulins in der Rue de Cordeliers. Wenn sie überlebt, benimmst du dich dann ab sofort? Ich habe aufgehört, mit Gott zu handeln. Also nötige du mir keinen Handel ab, Annette. Camille bietet ein Bild des Jammers. Blass, zittrig, völlig über den Haufen geworfen von der Tatsache, dass seine Frau niederkommt und dass es ihr wehtun wird. Ihr spielt nur Ehe, ihr beide. Aber das, was jetzt kommt, ist kein Spiel. Ich würde sterben, wenn ihr etwas zustieße. Ja, du bist imstande und stirbst. Max... Annette hat mir verboten, da zu bleiben. Ich verströme Panik, sagt sie. Es macht dir doch nichts, dass ich um diese Zeit hereinschneide? Nein, wir gehören zusammen an solch einem Tag. Ich muss nur gehen, meine Geschäfte auf den Weg bringen, aber in ein, zwei Stunden bin ich wieder da. Robespierre ringt sich ein Lächeln ab. Er streckt den Arm aus und drückt Camilles Hand. Seltsam. Für gewöhnlich vermeidet er es, andere zu berühren. Max... Du bist ja in noch schlimmerer Verfassung als ich. Wenn ich Panik verströme, dann verströmst du den Weltuntergang. Ah, wird alles gut gehen. Doch, ganz bestimmt. Ich weiß das. Sie ist gesund, sie ist kräftig. Ja, schon. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass etwas sein sollte. Oder? Es ist ein Albtraum. Und ich kann nicht einmal für sie beten. Wieso denn nicht? Weil ich nicht glaube, dass Gott solche Gebete erhört. Sie sind zu selbstsüchtig. Gott nimmt alle möglichen Gebete an. Wir sind in Gottes Hand, so viel ich weiß. Das kann ich von mir zwar nicht behaupten, aber die Vorstellung ist trotzdem tröstlich. Wenn wir nicht in Gottes Hand sind, wozu ist dann alles gut? Wozu ist dann die Revolution gut? Dafür, dass Jean-Jacques an ihr verdient. Wozu, wenn nicht dazu, uns die Gesellschaftsform zu bringen, die Gott für uns bestimmt hat, uns zu Gerechtigkeit und Gleichheit zu führen, zu vollendeter Menschlichkeit? Du lieber Himmel, er glaubt allen Ernstes jedes Wort, das er sagt. Ich würde mir nicht anmaßen zu wissen, welche Gesellschaftsform die von Gott bestimmte ist. Robespierre legt Camille die Hand auf die Schulter. Sie umarmen einander vorsichtig. In 2 Stunden bin ich wieder hier. Und dann disputieren wir über die Theologie, was immer uns sonst die Zeit zu vertreiben hilft. Sollte etwas sein, dann schick mir Nachricht. Camille bleibt allein zurück. Er sieht sich in Robespierres Zimmer um. Es ist schlicht und klein, mit dem harten Bett eines Menschen, dem an Schlaf nicht viel liegt, und einem einfachen, akkurat aufgeräumten Weißholztisch, der Robespierre als Schreibtisch dient. Ein einziges Buch liegt darauf. Das kleine Exemplar von Rousseaus Gesellschaftsvertrag, das Robespierre immer in der Innentasche seines Rockes stecken hat. Heute hat er es vergessen. Er ist aus dem Tritt geraten, aus seinem gewohnten Takt gebracht. Er steht auf und stellt sich ans Fenster. Maurice Duplays Gehilfen sind unten im Hof bei der Arbeit. Als sie ihn oben am Fenster sehen, heben sie grüßend die Hand. Er könnte hinuntergehen, um mit ihnen zu plaudern. Aber dabei läuft er vielleicht Eleonore in die Arme. Er stellt sich vor, wie er ein tiefrotes Kissen nimmt und es mit fester Hand auf Eleonores Gesicht drückt. Camille! Hm? Darf ich reinkommen? Nur zu. Arbeiten Sie? Ja, ich muss eigentlich eine Rede schreiben, aber ich kann mich nicht konzentrieren. Wissen Sie, meine Frau... Ich weiß. Soll ich dann vielleicht bleiben und ein bisschen mit Ihnen plaudern? Das wäre sehr nett. Alle finden Sie so charmant. Aber bei uns ist davon nicht viel zu merken. Zu meiner Schwester Eleonore sind Sie auf jeden Fall gar nicht charmant. Sehr, sehr richtig. Max redet sehr viel von Ihnen. Ich glaube, Sie sind der Mensch, der Ihnen von allen am liebsten ist. Elisabeth, weiß Ihre Mutter, dass Sie hier oben sind? Nennen Sie mich doch Babette. Das ist mein Kosename. Weiß sie es? Ich glaube, sie ist Brot kaufen gegangen. Spielt das eine Rolle? Die Leute fragen sich vielleicht, wo sie stecken. Ihre Frau ist sehr schön. Ja. Hat es ihr gefallen, schwanger zu sein? So, ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Ach, Camille, wenn Sie gehen, verpassen Sie vielleicht die Nachricht wegen Ihres Kindes. Und das wollen Sie doch nicht, oder? Wir sollten vielleicht nicht hier drin bleiben. Wieso nicht? Weil du mich zu verführen versuchst, deshalb. Na, dass du dich nicht nackt ausziehst, ist schon alles. Und auch das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Gefalle ich Ihnen? Ich will sie nicht. Darum geht es nicht. Wie bitte? Darum geht es nicht, habe ich gesagt. Sie springt vom Bett auf und kommt auf ihn zu. Ihre kleinen Füße in den Pantoffeln machen kein Geräusch. Ihre Hand legt sich leicht auf seine Schulter. Sie sind hier. Ich bin hier. Sie langt an ihren Hinterkopf, zieht die Nadeln aus ihrem Haar, schüttelt es. Und die Wangen gerötet. Wollen Sie immer noch gehen? Das ist doch absurd. Das ist unfasslich. Ein romantisches Geplänkel reicht Ihnen nicht, hm? Sie wollen Blut sehen. Haben wir da nicht etwas gemeinsam? Sie ist klein, aber gedrungen. Sie macht sich schwer. Als er sie von der Tür wegdrängt, löst sich das Fichu um ihre Schultern und rutscht zu Boden. Ein so üppig schwellender, weißer Jungmädchenbusen. Schauen Sie, wie aufgelöst ich bin. Sie bekommt seine Hand zu packen und hält sie an ihre entblößte Halsgrube. Er fühlt den Puls unter ihrer Haut jagen. Jetzt haben Sie mich berührt. Elisabeth, bitte. Worauf warten Sie? Es ist sicher hier drin. Die Tür hat einen Riegel. Sie brauchen nicht an sich zu halten. Ich rufe Ihre Schwestern. Vielleicht ist Ihnen ja nicht wohl. So. Stecken Sie sich die Haare hoch. Sie reißt sich von ihm los und stürzt zum Fenster. Ihr Gesicht ist blutrot, ihr Atem geht in tiefen, keuchenden Stößen. Er tritt hinter sie und schüttelt sie leicht. Hören Sie auf. Hören Sie auf, das ist nicht gut. Sie werden noch ohnmächtig. Ja, ja, und Sie dürfen dann erklären, warum. Oder ich rufe jetzt gleich. Kein Mensch wird Ihnen glauben. Unten im Hof sind die Sägegeräusche verstummt. Maurice Duplays Gehilfen schauen alle zum Haus hoch. Camille sieht ihre Gesichter nur verschwommen. Jetzt geht Maurice Duplay in Richtung Wohnhaus. Dann Schritte. Schritte, die die Treppe heraufkommen. Sie kann sagen, was immer sie will, man wird ihr glauben. Die Tür fliegt auf. Maurice Duplay fühlt sie ganz aus. Ein kraftstrotzender Handwerksmeister mit hochgekrempelten Ärmeln. Er breitet die Arme aus. Ja. Camille, Sie haben einen Sohn. Und Ihre Frau ist wohl auf und möchte, dass Sie auf dem schnellsten Weg nach Hause kommen. Der erste Trost ist, dass es weniger lange gedauert hat als vorausgesagt. 12 Stunden von den ersten Wehen an. Und der zweite ist dieses winzige, schwarzhaarige Kind, das nun in ihrem Arm liegt. Es löst einen Ansturm der Liebe in ihr aus. Einer so überwältigenden, reinen Liebe, dass sie kaum sprechen kann. Vor allem warnen Sie einen. Aber davor warnt einen niemand. Auch so kann sie kaum sprechen. Sie ist erschöpft. Zu Tode erschöpft und hält nur mit Mühe den Kopf hoch. Camille verbannt die Ereignisse des Morgens in den hintersten Winkel seines Gedächtnisses. Während er das zerbrechliche Bündel Mensch an seiner Schulter hält, haucht er ihm Versprechungen ins Ohr. Ich will sehr, sehr lieb zu dir sein. Ganz egal. Auf was für verrückt oder dumme Ideen du verfällst. Ich will niemals mit dir schimpfen. Der mir wohl ähnlich sehen wird. Darauf werden hohe Summen gewettet. Anwesen von Louis-Philippe II, Joseph de Bourbon, Duc d'Orléans. Warum stürzen wir Louis nicht einfach am 14. Juli? Ich kann ja Camille fragen, ob er so nett wäre, es zu arrangieren. Jedes Mal, wenn du mit Camille redest, kostet mich das ein kleines Vermögen. Man weiß nie, wo die Habgier anfängt. Wie viel hast du Danton über die letzten 3 Jahre gezahlt? Woher soll ich das wissen? Aber wenn es noch einmal fehlschlägt, übersteigt selbst der kleinste Krawall meine Mittel. Wenn Louis weg ist, meinst du, sie prellen mich wieder um den Thron? Marquis de Siary würde Louis-Philippe II, Duc d'Orléans, gern daran erinnern, dass er seine Chance auf den Thron beim letzten Mal selbst verspielt hat. Auf Anraten meiner Frau Félicité. Stéphanie Félicité Ducrest de Saint-Aubin, Comtesse de Genlis, und ihre Tochter Pamela sind im letzten Herbst vom beflissenen, allzeitbereiten Jérôme Pétion wohlbehalten über den Ärmelkanal geleitet worden. Hast du die Brissotisten gekauft? Die Rollandisten, die Girondisten? Gibt es da einen Unterschied? Ich dachte, das wäre alles dasselbe. Bist du ganz sicher, dass du Georges Danton mehr bietest als der Hof? Mehr, als er aus einer Republik herausschlagen kann? Ist es so weit gekommen? Ich will dich ja nicht entmutigen, aber wenn ich recht informiert bin, ist Danton dafür, auf die Freiwilligen aus Marseille zu warten. Die Männer aus Marseille. Wen bezahle ich da? Fragst du dich eigentlich manchmal, ob es der Mühe wert ist? Alles schien der Mühe wert. Alle Schliche, jede Schmach, jedes Blutbad. Wenn man hernach König von Frankreich ist. Dann ist Félicité gekommen und hat alles über den Haufen geworfen. Und recht hatte sie. Denn wer will schon heute König sein und morgen tot? Seit Jahren lasse ich mich nun schon von anderen antreiben, steuern, herumkommandieren, freiwillig oder unfreiwillig. Mir bleibt keine Zeit, den Kurs neu auszurichten. Und ich bin nahezu bankrott. Dieser verdammte Danton. Sogar meine Maîtresse habe ich ihm gelassen. Niemand lässt Danton etwas. Er nimmt es sich. Aber irgendetwas muss er doch auch dafür geben. Das Volk wird etwas von ihm verlangen. Was will er den Leuten geben? Er wird ihnen das Pro-Kopf-Stimmrecht geben. Das ist etwas, das ihnen noch keiner gegeben hat. Stimmt, das wird ihnen gefallen. Dafür werden sie auf die Straße gehen. Trotzdem, der 14. wäre nett gewesen. Am 10. Juli wird der Notstand ausgerufen. Die Stadt ist voll von Militärkapellen und Rekrutierungsbuden mit blau-weiß-roten Wimpeln. Lucille Desmoulins fährt mit ihrem Söhnchen hinaus nach Bourg-la-Reine. Camille kommt am Wochenende nach und schreibt eine ellenlange Rede. Bürger jeder Sektion dazu ermächtigt, sich zu versammeln, wann immer es ihnen will. Der Generalrat der Kommunen tritt am 24. Juli zusammen, um sie zu hören. Es ist Dantons politisches Manifest, das allgemeines Wahlrecht und allgemeine Mitverantwortung verkündet. Sich zu bewaffnen und gegen Unterdrückung und unmittelbare Bedrohung mobil zu machen. Als Camille prophezeit, dass die Monarchie in den nächsten Tagen fallen wird, verschränkt Danton die Arme, wechselt Blicke mit seinen engsten Mitstreitern und mimt Überraschung. Vor dem Rathaus drängt sich eine riesige Menge. Sie bricht in Jubelrufe aus, als Camille herauskommt. Danton legt ihm seine Pranke auf die Schulter. Solche Popularität, findet er, ist dazu da, dass man sie teilt. Das fühlt sich doch anders an als letztes Jahr, als wir flüchten mussten. Er winkt seinen Anhängern und wirft ihnen Kusshände zu. Die Leute lachen und rangeln, drängen sich nach vorn und strecken die Arme nach ihm aus, als bringe es Glück, ihn zu berühren. Sie werfen ihre roten Mützen in die Luft und singen das neue Lied, die Marseillaise. Seltsame Kreaturen. Hoffen wir, dass sie in ein, zwei Wochen ihren Mann stehen. 27. Juli 1792. Karl Wilhelm Ferdinand, Herzog von Braunschweig-Lüneburg, der Oberbefehlshaber der Koalition, hat ein Manifest in seinem Namen verfassen lassen, das in Paris bekannt gemacht wird. Die Stadt Paris und alle ihre Bewohner ohne Unterschied sind schuldig, sich sogleich ihrem König zu unterwerfen, ihn in volle Freiheit zu setzen und ihm sowie allen Mitgliedern ihre Majestäten, der Kaiser von Österreich und der König von Preußen, machen alle Mitglieder der Nation persönlich bei ihrem Leben und bei Strafe vor einem Kriegsgericht verantwortlich für alle Vorfälle verletzt, wenn die mindeste Beleidigung dem Könige, der Königin und der ganzen königlichen Familie zugefügt, nicht unmittelbar für ihre Sicherheit, ihr Leben und ihre Freiheit gesorgt wird, sie eine beispiellose und für alle Zeiten denkwürdige Rache nehmen und die Stadt Paris einer militärischen Exekution und einem gänzlichen Ruinepreis geben werden. Die Verbrecher gegeben im Hauptquartier Koblenz am 25. Juli 1792. Unterzeichnet Karl Wilhelm Ferdinand, Herzog von Braunschweig-Lüneburg. Braunschweig spielt uns perfekt in die Hände. Wenn die Leute wissen, dass die Massenhinrichtung auf sie wartet, wenn sie wissen, dass die Deutschen sie in Massengräbern verscharren wollen, was haben sie noch zu verlieren? In Mousseau, dem Sitz des Herzogs von Orléans, lässt die Stimmung am Tisch Festlichkeit vermissen. Genauer gesagt, sie ist muffig. Charles-Alexis de Sillery schaut unbehaglich drein. Des Herzogs banger Blick gleitet über die Taubenbrüstchen, ausgelöst und mit Spargel und Morcheln gefüllt, schweift über die Gäste und fällt schließlich auf Robespierre. Er sieht noch genauso aus wie 89. Mit diesem perfekt sitzenden Rock und dem untadelig gepuderten Haar. Ob er am Tisch des Schreiners auch so aufrecht sitzt, so wenig isst, sich im Geiste Notizen macht? Kann es sein, dass etwas aus dem Ruder gelaufen ist? Die Royalisten sind so stark. Es ist Gefahr im Verzug. Ich habe beschlossen, nach England zu gehen. Ich bitte Sie, kommen Sie mit mir. Wenn jetzt einer wagt, noch auszusteigen, dann schlitze ich dem Dreckskerl persönlich die Kehle auf. Wir ziehen das verdammte Ding durch. Mein lieber Danton, es gibt da ein paar Probleme. Ja, und Sie sind eins davon. Ihre Leute wollen vom König doch nur ihre Ministerposten zurück. Dann sind Sie glücklich und zufrieden. Ich weiß nicht, wen Sie mit meinen Leuten meinen. Ich gehöre keiner Fraktion an. Fraktionen und Parteien sind der Demokratie abträglich. Sagen Sie das Brisson, nicht mir. Zur Stunde wird die Verteidigung des Palastes organisiert. 300 Herren stehen bereit, um ihn zu beschützen. 300 Herren, ich schlottere. Wir haben nicht genügend Patronen. Ich besorge ihm welche. Wie? Von der Polizei. Offiziell? Ich bin stellvertretender öffentlicher Ankläger. Ich werde ja wohl noch Patronen herbeischaffen können, Himmelherrgott. Es sind 900 Schweizer im Palast und, wie ich höre, sind sie ausgezeichnete Soldaten und der König, Monsieur Capet, treu ergeben und kämpfen bis zum letzten Mann. Sorgen Sie nur dafür, dass Sie Ihre Munitionsbestände nicht auffüllen können. Kommen Sie, Petion, das sind doch alles Kinkerlitzchen. Dann ist da das Problem mit der Nationalgarde. Es war ein Fehler zuzulassen, dass der Marquis de Mondat sich an ihre Spitze stellt. Er ist durch und durch Royalist. Wenn ich König bin, müssen wir aufhören, dieses Wort in einem so abschätzigen Sinn zu gebrauchen. Wir müssen Monda ablösen. Das heißt ablösen? Ihn töten, Mann! Wir müssen ihn töten! Nur die Toten kommen nicht zurück! Ach, Kinkerlitzchen! Was die Durchsetzung der Freiheit und die Sicherheit der Nation anbelangt, so bewirkt ein einziger Tag Anarchie mehr als 10 Jahre Nationalversammlungen. In den Tuilerien blickt der König sorgenvoll von seinem Buch hoch. Wir haben nichts zu befürchten, Louis. Seine Schwester Elisabeth fasst ihn bei der Hand. Monsieur Danton gibt auf uns Acht. 7. August. Wohnung Danton. Ecke Cour de Commerce, Rue de Cordeliers. Wenn Sie mir doch einfach mal zuhören würden, Monsieur Fabre. Madame Danton ist nach Fontenay zu ihren Eltern gefahren und Monsieur Danton ist in Arcy. Wenn Sie mir nicht glauben, dann gehen Sie rüber und fragen Sie Monsieur de Moulin. Fabre stürmt zur Haustür hinaus, über die Cour du Commerce in die Rue de Cordeliers, zur zweiten Eingangstür desselben Gebäudes hinein und die Treppe hinauf. Warum stemmen Jean-Jacques und Camille nicht einfach ein Loch in die Wand? Lucille sitzt mit hochgelegten Füßen da, ein Buch im Schoß, in der Hand eine Orange. Wo ist er? Jean-Jacques? Nach Arcy gefahren. Aber warum? Warum? Warum, heilige Mutter Gottes? Wo ist Camille? Der liegt auf unserem Bett. Ich glaube, er weint. Fabre stürzt ins Schlafzimmer, wo er sich auf das Bett und Camille wirft. Camille! Nein, bitte lass, nicht schlagen. Fabre, mir geht's nicht gut. Ich ertrage das alles nicht mehr. Was für Danton im Schilde? Sag schon! Du musst es doch wissen! Er besucht seine Mutter. Was? Seine Mutter. Ich hab's auch erst heute erfahren. Keine Nachricht, kein Brief, nichts. Ich halte es nicht aus. Dieses fette Schwein. Ich wette, er hat sich wieder aus dem Staub gemacht. Ich bringe mich um. Pünktlich am 9. August, 9 Uhr morgens, ist Danton wieder da. Man wird ja wohl noch seine Angelegenheiten ordnen dürfen. Was wir da vorhaben, ist schließlich kein Pappenstiel. Wie oft willst du deine Angelegenheiten eigentlich noch ordnen? Nun ja, ich werde eben immer reicher. Packst du meine Sachen aus, Gabriel? Ach, wie hab ich euch vermisst. Au. 2 volle Tage lang. Was macht Antoine überhaupt hier, ne? Der sollte gar nicht in der Stadt sein. Meine Mutter holt ihn am Nachmittag wieder ab. Großartige Frau. So muss es sein. Kinder hüten im Rachen des Todes. Kannst du vielleicht mit den markigen Sprüchen aufhören? Mir wird übel davon. Danton zieht Camilles Kopf an seine Schulter und streichelt sein Haar. Ah, oh, er hat Angst. 12 Uhr mittags. Keine 12 Stunden mehr. Ich gebe euch mein Wort. Um 2 Uhr nachmittags kommt Marat. Er wirkt schmuddeliger denn je. Sogar seine Haut hat jetzt den Farbton verwischter Druckerschwärze. Müssen wir uns hier treffen? Ich habe sie nicht hierher gebeten. Ich will nicht, dass meine Frau und mein Sohn Albträume bekommen. Es wird Ihnen doch eine Ehre sein, mich zu empfangen. Danach. Danach? Also gut. Ich habe die Brissotisten im Verdacht, einen Handel mit dem Hof einzugehen. Sie haben Kontakt zu Marie Antoinette, das kann ich beweisen. Es stellt sich die Frage, wie wir danach mit Ihnen verfahren. Danach. Jetzt verstehe ich. 4 Uhr nachmittags, Louis Sulot bei Camille. Aber du kannst dich nicht einfach so verabschieden. Du kannst doch nicht mitten an einem sonnigen Nachmittag hier auftauchen und sagen, war schön, dich 20 Jahre gekannt zu haben, aber jetzt lasse ich mich abschlachten. Doch. So oft ich an einer Laterne vorbeikomme, scheint sie sich begehrlich nach mir lang zu machen. Aber eines haben wir immerhin gemeinsam. Wir bleiben unseren Prinzipien treu. Ich bin bereit, den Palast mit meinem Leben zu verteidigen. Aber wer weiß, vielleicht behält der König ja die Oberhand. Vielleicht tragen wir ja doch noch den Sieg davon. Euer Sieg wäre mein Tod. Das würde ich nicht wollen. Du, ja, du bist ein Heuchler. Du musst es wollen. Du kannst kein Ziel verfolgen und dann seine natürlichen Konsequenzen ableugnen. Ich verfolge kein Ziel. Ich wahre die Treue. Treue? Die Treue? Diesem armseligen, fetten Idioten? Niemand, der halbwegs ernst genommen werden will, darf für Louis Capet in den Tod gehen. Das ist doch grotesk. Es tut mir leid, aber das... Ich weiß nicht. Vielleicht gebe ich dir letzten Endes ja sogar recht. Aber es ist nicht länger zu vermeiden. Natürlich ist es das. Geh heim in deine Wohnung und verbrenne alles, von dem du denkst, dass es dich belasten könnte. Pack nur das, was du unbedingt brauchst, damit es nicht aussieht, als würdest du irgendwo hinwollen. Du gehst zu Annette Duplessis und bleib dort, bis ich komme. Wenn du da bist, setz dich hin und verfasse ganz klare Anweisungen, wie du deine Finanzangelegenheiten geregelt haben willst. Aber diktiere sie. Sie sollten nicht in deiner Schrift abgefasst sein. Mein Schwiegervater kann sie für dich schreiben und der kann dir Ratschläge geben. Und unterschreibe sie nicht und lass sie nicht herumliegen. Derweil besorge ich dir einen Pass und die restlichen Papiere. Du kannst doch Englisch, oder? Man könnte meinen, dass du jeden Tag Leute in die Verbannung schickst. Oh, Herrgott nochmal, Louis! Du hast keinerlei Verpflichtung mir gegenüber. Es hat uns auf unterschiedliche Seiten verschlagen. Nein, falsch, wir haben uns auf unterschiedliche Seiten gestellt. Und ich hätte nie erwartet, mir nie träumen lassen, dass deine Freundschaft unter diesen Umständen so lange fortbestehen könnte. Früher hast du gelacht und gesagt, die Menschen kämen vor der Politik. Du wirst sehen, dass von jetzt an, nach dem morgigen Tag, meine ich, private Loyalität sehr wenig zählt im Leben der Menschen. Nein, ich lasse das nicht zu. Ich lasse dich heute Abend festnehmen. Ich erlaube dir nicht, dich umzubringen. Ich bin bisher der Laterne entgangen. Und ich habe keine Lust, mich aus dem Gefängnis schleifen und lynchen zu lassen. Das ist kein menschenwürdiges Ende. Ich weiß, dass du mich verhaften lassen könntest. Aber das wäre Verrat. Ach, Verrat! Verrat woran? An den Prinzipien. Prinzip? Bin ich für dich denn ein Prinzip? Bist du für mich eines? Frag Robespierre. Frag den Mann mit dem Gewissen, was mehr zählt. Dein Freund oder dein Land. Frag ihn, welchen Stellenwert er dem Einzelnen innerhalb des großen Ganzen zumisst. Frag ihn. Frag ihn, was zuerst kommt. Seine alten Gefährten oder seine neuen Prinzipien. Geh. Geh und frag ihn, Camille. Camille, es tut mir leid, dass ich deinen kleinen Sohn nie gesehen habe. Unser alter Direktor, Pater Beradier, ist im Gefängnis, Camille. Wirst du versuchen, ihn freizubekommen? Schaust du mich vielleicht nochmal an? Nein. Du siehst bedrückt aus, Camille. Louis Sulot war bei mir. Aha. Er will sich den Widerständlern im Palast anschließen. Ein Idiot also. Hast du Robespierre gesehen? Nein. Wenn du ihn siehst, halte ihn mir vom Leib, ja? Will mir heute Nacht nicht von ihm über die Schulter schauen lassen. Es könnte sein, dass ich Dinge tun muss, die sein delikates Schicklichkeitsempfinden verletzen.